Jetzt brauche ich erstmal einen Schluck aus meiner Vitaminflasche, bevor es jetzt hier ziemlich hart weitergeht mit unserem aktuellen Song aus dem Jahr 2007. Macht sein, macht haben! Wenn man Macht missbraucht, ja, leider Gottes ist es so. Ja, meine lieben Freunde hier in der Lofa City, die ihr heute hier mit dabei seid, diese Halle hier, die FMIW-Halle, gebührend.